schaut dich an. So sieht's aus, bitte erinnert mich nicht dran. Irgendwann werde ich vielleicht verstehen, euer Arm guckt mich so an. Ich weiß ja selbst, ich bin ja nicht so toll wie du. So wie du, sei mal schon. Eure Dummheit fehlt mir jegliche Geduld. Was bleibt, ist die Suche nach der Antwort, die mir fehlt. Was bleibt, ist das Bitterkeit in eurem Lächeln, das mich quält. Was bleibt, ist die Suche nach der Antwort, die mir fehlt. Was bleibt, ist das Bitterkeit in eurem Lächeln, das mich quält. Ich helf mich bald vorbei, nicht so gemein. Tanz nur weiter rum, ich seh's bald noch nicht mehr ein. Nicht gegen dich, ich bin nur schlecht gelaunt. Und deine Blicke nerven mich, tut mir leid. Ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß nur ein, ich mag dich nicht. Was bleibt, ist die Suche nach der Antwort, die mir fehlt. Was bleibt, ist das Mitleid in deinem Lächeln, das mich quält. Was bleibt, ist die Suche nach der Antwort, die mir fehlt. Was bleibt, ist das Mitleid in deinem Lächeln, das mich quält. Nur ein Lied ist unser Zeichen für Protest und Anarchie. Ein kleines Lied als Gruß an eure Idee.